Die Sonne scheint draußen, wir haben uns hier drin verschanzt. Doch das Fenster ist auf und die Bäume rauschen. Fotos hängen an der Wand, die sind schon Jahre alt. Und auch ein Kalender geht nach. Wir haben doch der Sommer ist schon lange vorbei. Es wird wieder kalt. Und das grad im Juni. Doch vielleicht haben wir ja Glück und es wird wieder warm. Es wird wieder warm. Die Temperatur hoffentlich auch bald. Warum nur? Doch die Wolken ziehen weiter und es wird wieder besser. Drüben steht jemand am Fenster und putzt und guckt in die Sonne. Er mag die BTU, zumindest liebt er sie mit vielen anderen. Willkommen bei Track 3. Der erste und zweite ist ja schon vorbei. Eigentlich heißen Batterien nicht enthalten.